Grüß Gott, Kinder. Sicher habt ihr's gern, wenn man euch Geschichten erzählt. Klar, sonst würdet ihr ja jetzt nicht zuhören. Aber ihr mögt auch Geschichten, die euch eure Mutter oder Großmutter oder Tanten erzählen. Dem Pumuckl geht's nicht anders. Aber da ist ein Unterschied. Ihr könnt zwischen Märchen und wahren Geschichten unterscheiden. Der Pumuckl nicht. Er nimmt alles für wahr. Und nur darum konnte sowas Komisches passieren. Also, es war mal wieder einer jener Tage, an denen der kleine Kobold sich kräftig langweilte. No. Verschling mich nicht vor lauter Gähnen. Also halt wenigstens die Hand vor den Mund. Auch mit der Hand vor dem Mund ist mir's langweilig. Na ja, kannst mir ja da ein bisschen helfen. Mit dem Handbesen ein bisschen zusammenkehren. Da, ja, unterm Tisch und da unterm Hocker. Das ist ja noch viel entsetzlich langweiliger. Pass auf, dann machst du wieder einmal ein Gedicht. Nein, in meinem Kopf ist heute einfach gar kein Gedicht drin. Nicht? Ja, was ist denn nachher drin? Nichts, einfach überhaupt und gar nichts. Ich glaube, ich habe heute Nacht alles, was drin war, weggeträumt und alles hinausgedacht, so lange, bis der ganze Kopf leer gedacht war. Na, musst halt wieder was Neues rein, da in deinen Kopf. Also, jetzt erst aber auf. Aber woher nehme ich was Neues? Überall ist nur lauter was Altes. Also langweilige Schaukel, langweilige Werkstatt, langweiliger Regen. Ja, nachher kann ich dir auch nicht helfen. Oh, doch. Du, ich weiß was. Du kannst mir helfen. Sehr gut sogar. So? Ja, wie denn? Ja, du musst mir einfach was Neues erzählen. Also, dann ist was Neues in meinem Kopf drin. Und dann ist mir es auch nicht mehr langweilig. Oh, bitte erzähl mir was. Oh, mei. Ja, was soll ich dir denn verzeihen? Ich weiß ja auch nicht. Aber du hast doch in der Zeitung gelesen. Da stehen doch sicher viele, viele Geschichten drin. Und davon erzählst du mir jetzt eine. Nein, da ist ja nichts dabei, was ich dir erzählen könnte. Nein, das ist nichts für die. Politik interessiert dich nicht und Mord und Totschlag und sonstige Verbrechen, die mag ich nicht erzählen. Ui, was verbrechen denn die Menschen? Sei nicht so sensationslustig. Das mag ich nicht. Oh, bitte erzähl mir über die Verbrechen. Nein, da muss ich wieder gähnen. Ja, nachher gähnst. Nein, ich gähne nicht, sondern ich gehe. Was? Ich gehe hinaus in den nassen Regen. Ja, das magst du. Und zählst Regentropfen. Da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Der Pumuckl ist hinausgetrottet. Er hat natürlich nicht die Regentropfen gezählt. Er hat es vorgezogen, durch die Regenpfützen zu steigen. Was nichts ausmacht, wenn man unsichtbar ist. Aber auch das wurde ihm nach einiger Zeit langweilig. Da kam zufällig Frau Mitterndorfer mit der kleinen Bärbel aus dem Haus. Auch die Bärbel wollte durch die Pfütze warten, aber die Mutter sagte: Bärbel, lass das. Pfui, die Pfützen sind doch dreckig. Ich will aber. Ach schau, deine schönen Schuhe werden ganz hässlich. Ist doch schade drum. Nein. Aber Bärbel, wenn du nicht schön brav bist, dann erzähle ich dir nachher auch keine Geschichte. Und du hörst doch gern Geschichten, oder nicht? Schon, aber... Na also, dann gib mir schön die Hand. Na, so ist brav. Und wenn wir wieder daheim sind, dann erzähle ich dir eine feine Geschichte. Darfst dir eine wünschen, ja? Nun, da hat aber der Pumuckl aufgehorcht. Auf der Stelle ist er zu Meister Eder in die Werkstatt gesaust. Ich bin brav. Ich steige in keine Wasserpfützen. Ja, und? Wasserpfützen mehr. Ich gebe dir auch schön die Hand, wenn du willst. Und meine schönen Schuhe, die werden nicht hässlich, weil ich gar keine anhabe. Mhm. Und was geschieht dafür? Nichts. Rein gar nichts. Ja, was soll denn geschehen? Die Bärbel bekommt dafür als Belohnung eine Geschichte erzählt. Jetzt fangt er wieder damit an. Ich hab doch gesagt, ich weiß gar nicht. Woher weiß dann die Mutter von der Bärbel eine? Ja, mei, die hat halt vielleicht nichts anderes da, als sich Geschichten auszudenken. Ja, dann hör doch auf zu arbeiten, dann hast du auch nichts anderes zu tun. Und dann denk dir eine aus. Pumuckl, jetzt hör endlich auf mitzublagen. Ich will, dass du eine... Ich hab ja jetzt keine Zeit. Mach, was du willst, aber lass mir meine Ruhe. Lass mir meine Ruhe. Gut. Ich brauche deine Geschichten gar nicht. Ich will von dir überhaupt keine Geschichten hören. Ich erhöre mir selbst welche, jawohl? Das ist eine Idee. Und nachher erzählst du es mir. Das ist viel einfacher. Ich weiß nicht, ob ich Zeit dazu habe. Und damit entschritt der Pumuckl würdevoll. Meister Eder arbeitete weiter, froh, den Plagegeist loszuhaben, und dachte nicht weiter darüber nach, wo der Pumuckl sich eine Geschichte erhören könnte. Das war ein Fehler. Denn der Pumuckl meinte es wörtlich. Er kletterte über Balkone, hüpfte auf Fenstersimse und suchte die Wohnung von der Bärbel. Das war sehr anstrengend und dauerte eine Weile. Und wahrscheinlich hätte er die Wohnung auf diese Art auch nicht gefunden, wenn er nicht plötzlich doch die Stimme von Frau Mitterndorfer gehört hätte. Sie war tatsächlich mitten im Erzählen der versprochenen Geschichte. Ja, und dann sind die Kinder in den Wald gelaufen, immer tiefer und tiefer. Und sie hatten schrecklichen Hunger. Und da ist plötzlich ein kleines Häuschen dagestanden. Das Hexenhäuschen? Ja, aber das wussten die Kinder nicht, dass da eine Hexe drin wohnt. Sie haben zuerst gar niemand gesehen. Und weil sie so Hunger hatten, haben sie eben ein bisschen an den Lebkuchen geknappert, die außen dran waren. Und dann ist die Hexe gekommen. Ja, zuerst sind die Kinder sehr erschrocken. Aber dann haben sie gedacht, dass das eben nur eine hässliche alte Frau ist. Und darum sind sie auch mit in das Häuschen gegangen. Merkt ihr, man geht nie mit fremden Leuten in ein Haus, das man nicht kennt. Und der Hänsel ist dann auch gleich in einen Käfig gesperrt worden. Ja, und die Gretel hat der Hexe helfen müssen. Ich wäre einfach davongelaufen. Na, wohin sollte die Gretel denn laufen? Sie hatten sich doch verirrt. Sie wäre bestimmt verhungert in dem Wald. Außerdem wollte sie doch ihrem eingesperrten Bruder helfen. Ihr kennt sicher auch das Märchen, das die Mutter erzählt hat. Es war Hänsel und Gretel. Sie hat es ein bisschen auf modernere Art erzählt, weil sie der Bärbel auch gleichzeitig klar machen wollte, dass man nicht allein in den Wald laufen soll und dass man nicht mit jemand Fremden gehen soll. Die Bärbel kannte die Geschichte natürlich schon längst und regte sich überhaupt nicht mehr auf darüber. Aber dem Pumuckl sträubten sich die Haare. Das war ja grauenhaft, was da in dem Wald passierte. Und er stellte sich auch gleich den Wald vor. Es musste der sein, den er von einem Sonntagsspaziergang mit Meister Eder kannte. Vielleicht wäre der Pumuckl doch noch dahinter gekommen, dass es sich nur um ein Märchen handeln konnte, wenn er es hätte zu Ende hören können. Aber die Erzählung der Mutter wurde von einem Klingeln an der Wohnungstüre vorher unterbrochen. Aufgeregt rannte der kleine Kobold zu Meister Eder. Im Wald, im Wald, in unserem Wald sind Kinder. Sie haben sich verirrt und sind in ein Haus mit einer fremden Frau gegangen, mit einer garstigen Hexe. Und den Buben hat sie eingesperrt. Sie will ihn fressen. Was? Hör doch zu! Ja, ich hör doch zu. Niemand findet mehr die Kinder. So weit sind sie gelaufen. Es ist ein Bub und ein Mädchen. So? Ja, ich will nicht, dass der Bub gefressen wird. Ja, was sind denn das für Schauergeschichten? Wer will denn da einen Buben fressen? Das hat die Frau Mitterndorfer eben ihrer Bärbel erzählt. Die erzählt Geschichten von Mord und Totschlag und von Potilik. Politik heißt. Es ist doch egal, wie es heißt. Nur du erzählst sowas nicht. Weil ich was gegen Sensationslust hab. Und ich find's auch nicht richtig, dass Frau Mitterndorfer sowas der Bärbel erzählt. Natürlich, dauernd laufen Kinder davon. Alle Damen lang steht sowas in der Zeitung. So, die Schubladen hätten wir. Da muss ich noch ein bisschen abschleifen. Aber es muss in dem Wald sein, weißt du, in dem, der gar nicht weit von hier ist, da, wo wir immer spazieren gegangen sind. Ja, das kann schon sein, dass sie da allerhand Gesindel rumtreibt. Aber was willst du machen? Ja, wir müssen doch die... Nein, sollten auf ihre Kinder auch mehr Obacht geben. Aber die Eltern haben die Kinder ja weggeschickt, weil sie arm sind. Die haben nicht genug zu essen gehabt für alle. Ja, es ist schon wahr. Es gibt allerhand Elend auf der Welt. So, da, die Schubladen passt. Federleicht zieht sie sich. Also du hast überhaupt kein Herz. Du hast höchstens ein Schubladenherz. Aber ich werde den Kindern helfen. Ich fürchte keine Hexen. Ich bin nämlich unsichtbar. Jawohl, ich werde das Haus finden und ich werde das Feuer im Backofen ausblasen und ich werde den Käfig aufmachen und was hast du gesagt? Ich suche die Kinder! Geh zu, das ist doch Sache von der Polizei. Jawohl, und der Pumuckl hilft der Polizei. Der Pumuckl ist ein großer Polizist, nämlich ein klabauter Polizist. Ich gehe jetzt in den Wald. Ja, das mach's, aber treib nicht so lange aus. Der Meister Eder war wirklich sehr beschäftigt, sonst hätte er genauer hingehört. Der Pumuckl aber ist losgezogen. Inzwischen hatte es zu regnen aufgehört und es ging nur noch ein leichter Wind, der die Bäume im nahen Stadtwald ein wenig unheimlich rauschen ließ. Der kleine Kobold kam sich ungeheuer mutig vor. Weit und breit war kein Mensch. Jedenfalls zunächst nicht. Wart nur, du alte Hexe. Ho, ho, ho. Dir werde ich's aber zeigen. Du hast wohl noch nie etwas von Klabautermännern gehört, hm? Hexen können wir zwar nicht, aber wir können pieksen und zwicksen und Hexen erschrecken und... Und wir haben gar keine Angst. Nein, jedenfalls nicht vor Hexen. Im tiefen, tiefen Wald, hat sie gesagt. Ich finde, ich bin schon sehr tief in dem Wald drin. Ob ich da noch tiefer hineingehen soll? Hallo. Wo bist du denn? Daher musst du kommen. War das nicht... Das war doch... Die Hexe. Da war ich doch schon. Hier liegen viel zusammen, das war die Hexe. Die wird jetzt was erleben. Die wird jetzt was erleben. Himmel, stell dich doch nicht so an. Ach, ich bin schon pitschnass. Was wir halt tun, brauchen wir morgen nicht tun. Merkt ihr das? Komm, hilf mir den Korb da. Ups! Hab ich mich aber jetzt gekratzt. Der Korb! Hast du den jetzt umgeworfen? Aber... Ich bin noch gar nicht dran hin. Nein, nein, du bist nie an was schuld. Jetzt müssen wir alle Tannenzapfen wieder... Ich mach's ja schon. Meinst du, mir macht das Spaß? Dir wird der Spaß schon noch vergehen. Hast du was gesagt? Nein. Was war denn das? Weiß nicht. Da hat irgendjemand Huhu gerufen. Na und? Diese Hexe fürchtet sich um die Welt nicht. Aber warte, ich suche jetzt das Haus und lass den Buben raus. Das reimt sich sogar. Und was sich reimt, das ist niemals ungereimt. Also gleich werde ich jetzt das Haus finden. Natürlich hat der Pumuckl weit und breit im Stadtwald kein Haus gefunden. Er ist hin und her gelaufen und zu guter Letzt da wieder herausgekommen, wo er in den Wald hineingelaufen ist. Bei den Heimgärten und den kleinen Siedlungshäusern am Stadtrand. Er war sehr ratlos. Da, wo kleine Häuschen waren, war kein Wald mehr. Und da, wo Wald war, war kein Häuschen. Da gab's nur eine Lösung. Frau Mitterndorfer musste sich in ihrer Erzählung ein wenig geirrt haben. Sicher war Hänsel in einem Gartenhaus eingesperrt. Aber in welchem? Alle hatten so fest verschlossene Türen, dass ein Kobold nicht hineinkommen konnte. Da musste Meister Eder helfen. Und zwar schnell. Du musst sofort mit mir kommen und das eingesperrte Kind herausholen, sofort. Ja, wohin denn? Ich kann da nämlich nicht rein. Ja. Ich habe alles entdeckt. Die Frau, die es getan hat und das Mädchen. Ja, und ja, was ist denn los? Ich hab's dir doch erzählt. Ja. Die Mutter von der Bärbel, die hat doch gesagt, was da in unserem Wald passiert ist. Und, ach so, und die Schauergeschichte aus der Zeitung. Nein, nicht die Schauer, die schaurige Geschichte aus dem Wald, wo zwei arme Kinder vor lauter Hunger... Und niemand kann sie finden. Und ich habe sie gefunden. Glaube mir, das ist sie, eine böse Frau. Du musst schnell mitkommen. Ja, aber ich verstehe nicht. Sei doch nicht so langsam, sonst sind sie weg. Ja, ja, woher wussten du wissen, dass das die sind? Weil das Mädchen doch dabei ist, genau wie es die Frau... Ja, das Mädchen, wie das die Frau Mitterndorfer erzählt hat. Und ich kann ihr das Mädchen doch nicht wegnehmen. Aber du kannst das und du kannst auch das Haus besser finden. Aber das ist doch die Sache von der Polizei. Wenn doch weit und breit keine Polizei ist. Ja. Nur der tiefe, tiefe Wald und da sind die zwei allein und ich hab sie gesehen. Ich hab die Frau sogar gekratzt und ihr den Korb umgeworfen. Nein. Ja, komm schnell. Also, ich weiß nicht. Na ja. Komm na schnell. Na ja, nachschauen kann ich ja einmal. Es ist ein Spaziergang. Und wenn was dran ist, dann kann ich jedenfalls die Polizei verständigen. Ja, das kannst du. Und dann wird die Hexe nämlich eingesperrt und die Kinder können heimgehen. Und wenn sie so wenig zu essen haben, dann können sie ja vielleicht mal bei uns essen. Hm? Ja, das sehen wir nachher schon. Vielleicht putzt dir alles nur ein. Nein, ich bild mir nichts ein. Ich weiß das ganz genau. Ja. Ein Kobold weiß alles ganz genau. Der Meister Eder hat also seinen Arbeitsschurz mit dem Mantel vertauscht und ist mit dem Pumuckl in den Wald gegangen. Der Pumuckl ist vor Aufregung wie ein kleiner Dackel hin und her und vor und zurück gelaufen. Als sie zum Wald kamen, hat es wieder leicht zu regnen angefangen. Ah, bei dem Regen sind die sicher schon heimgegangen. Oje, da holt man sich ja die schönste Erkältung. Psst, nicht so laut. Also, in welcher Richtung war's? In der. Oder nein, das in der. In welcher? Ja, also ganz, ganz tief eben, im tiefen, tiefen Wald. Na ja, so tief ist er ja auch wieder nicht. Gehen wir einmal da. Ja. Was ist denn? Hast du das gesehen? Nein, es war nur ein Busch. Ui, ui, dort ist ein Haus. Das habe ich vorhin ja gar nicht gesehen. Das ist doch kein Haus. Das ist eine Futterstelle für die Rehe. Ui, Futterstelle? Ja. Essen Rehe Lebkuchen? Kann schon sein. Warum? Wie kommst du denn da drauf? Ja, dann war das Haus, das die Kinder im Wald gefunden haben. Das war dann sicher ein Futterhaus. Das verstehe ich nicht. Aber ich, schleichen wir hin. Vielleicht sind sie drin. Ui, das reimt sich sogar. Natürlich war weder an der überdachten Futterstelle noch sonst wo im Wald jemand zu finden. Der kleine Kobold war sehr enttäuscht. Er führte Meister Eder dann zu den Heimgartenhäuschen am Waldrand. Da war bei dem schlechten Wetter auch niemand zu sehen. Und Herr Eder weigerte sich selbstverständlich, in abgesperrte Grundstücke zu klettern. Er erlaubte dem Pumuckl ein wenig herumzuschnüffeln und dann sagte er: Geh zu, Pumuckl, da wären wir bloß beachnass und das hat keinen Sinn. Vielleicht hast du auch bei der Frau Mittendorfer was falsch gehört. Nein. Ich habe nichts Falsches gehört. Nee? Und ich habe auch nichts Falsches gesehen. Ich will nicht, dass den Kindern was passiert. Der Bub wird ja vielleicht gebraten. Ach, Schmarrn. Kein Mensch braucht ein Kind. Oh, Klabauter Ehrenwort. Das hat Frau Mitterndorfer gesagt. Ja, das hat's vielleicht gesagt, weil's die Bärbel nicht anders versteht. Wieso? Obwohl ich für meinen Teil diesen Unsinn finde, so einem kleinen Kind derartige Schauergeschichten zu erzählen. Ja, aber und nachher wundern sich die Leute allebei, wenn ihre Kinder sich allein daheim fürchten. Also ich finde es ja auch Unsinn, Kindern Geschichten zu erzählen. Mir sollte man Geschichten erzählen, weil ich mich nicht fürchte und weil ich Kinder retten kann. Ja, jawohl, aber mir erzählst du ja nie Geschichten. Fangst jetzt wieder damit an. Mir reicht's, dass du die Geschichte erfahren hast. Aber ich bin jetzt eine Stunde im Regen rumgelaufen. Aber du darfst doch jetzt nicht zu suchen aufhören. Ja, so hat's jedenfalls keinen Sinn. Jetzt werde ich selber zur Frau Mitterndorfer gehen und sie fragen, was das da für eine Geschichte ist. Ja, frag sie du auch, dann wirst du sehen, dass ich ganz genau zugehört habe. Und dass die böse Frau mit dem Mädchen in dem Wald ist. Und es war bestimmt die ich gesehen habe. Falls das alles wirklich stimmt, könnte man ja dann der Polizei einen Hinweis geben. Da muss man sofort mit der Polizei kommen. Da muss ich schon mehrere wissen drüber. Ja, was sage ich denn nur? Woher ich weiß, dass sie die Geschichte weiß? Ich hab nämlich nichts davon in der Zeitung gelesen. Das war mir nämlich aufgefallen, wenn da von unserem Wald was gestanden war. Ach so, du kannst ja nicht sagen, dass ich das gehört habe. Ach so, ja, was sagen wir jetzt dann? Warte mal. Ja? Pass auf, wenn du mir dein Mundharmonika leist und ich tue so, als hätte ich die gefunden und frag, ob's der Bärbel gehört. Und wenn sie ja sagt, dann behält die Mundharmonika Bärbel. Nein, brauchst du Angst haben, Pumuckl. Die Frau Mitterndorfer ist eine grundehrliche Frau. Die nimmt nichts, was ihr nicht gehört. Oh, da habe ich aber schon Angst. Na ja, es muss ja auch nicht sein. Was mische ich mich eigentlich rein? Da hast recht. Nein, lieber gebe ich meine Mundharmonika her. Meine Ahnen waren Klabautermänner. Und Klabautermänner haben immer die Menschen vor Gefahren gerettet. Das ist nämlich Klabauterpflicht und Koboldsehre. Mundharmonika, fahr hin, die Kinder müssen gerettet werden. Das, was da der Pumuckl über Klabautermänner gesagt hat, ist die Wahrheit. Und das wird euch nicht nur jeder alte Seemann, sondern auch jedes größere Lexikon bestätigen. Und da Meister Eder das auch weiß und sicher war, dass er keine Ruhe vom Pumuckl bekommen würde, ehe die Sache geklärt war, ging er wirklich mit der Mundharmonika vom Pumuckl zu Frau Mitterndorfer. Ja, Herr Eder, was führt Sie zu mir? Grüß Gott, Frau Mitterndorfer. Grüß Gott. Ich hab da gerade im Hof eine Mundharmonika gefunden. Ja. Und ich hab mir gedacht, dass die vielleicht ihre Bärbel gehört. Nein, ich glaube, das ist nicht unsere. Die unsere ist, glaube ich, größer und älter. Ja, sie stammt noch aus der Bubenzeit von meinem Mann. Mhm. Bärbel, komm mal her. Ja, Mutti, was ist denn? Schau mal, gell, das ist nicht unsere Mundharmonika. Nein, sicher nicht. Vielen Dank, Herr Eder. Ja, bitte. Ist aber nett, dass Sie gekommen sind. Ja, was ich noch fragen wollte. Ja? Haben Sie auch erfahren, dass da in unserer Gegend zwei Kinder abgingen? Was Sie nicht sagen. Hörst du, Bärbel, zwei Kinder. Ich warne meine Bärbel immer davor, mit niemand zu gehen. Ein Kidnapper. Na, das ist so eine komische Geschichte. Die müssen davongerannt sein und in unserem Stadtwald verschwunden. Ach. Ja, der Bub wird irgend in einem Haus festgehalten und das Mädel, das ist noch gesehen worden. Ach, sowas. Ja. Die Sorgen von den Eltern, wenn ich mir vorstelle. Ja, ich hab gemeint, Sie kennen die Geschichte. Nein, das ist das erste Wort, das ich höre. Kennen Sie die Kinder? Sind die hier aus unserer Straße? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab gedacht, Sie wüssten vielleicht was Genaues. Hm. Wissen Sie, ich bin gerade vorhin im Stadtwald spazieren gegangen und ja. da ist mir eine Frau mit so einem Mädel begegnet und jetzt wüsste ich gern, ob es das nicht hat sein können. Ach, da würde ich auf alle Fälle die Polizei verständigen. Meinen Sie? Ja, die sind in so einem Fall für jeden Hinweis dankbar. Auch wenn er sich dann als falsch herausstellt. Ja, was mich nur wundert, dass Sie nichts wissen davon. Ach. Ein Bub und ein Mädel, die in den Wald reingelaufen sind und die aus irgendwelchen unguten Verhältnissen stammen müssen. Und nachher sind sie offenbar in ein Haus rein. Mutti, in ein Hexenhaus. Nein, Bärbel, in kein Hexenhaus. Sowas gibt's nicht in unserem Stadtwald. Wissen Sie, Herr Eder? Ja. Ich habe erst vor einer Stunde meiner Bärbel die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt. Was? Ja, die sind ja auch in den Wald gelaufen. Und jetzt meint sie... Was sagen Sie? Von Hänsel und Gretel? Sie kennen doch das Märchen. Ja, und ob ich das kenn? Ja, sowas. Mei, jetzt geht mir aber ein Licht auf. Dass ich nicht auf sowas gekommen bin. Mei, bin ich ein Depp? Natürlich, der Lebkuchen und dass der Bub braten wird. Aber Herr Eder, nein, sowas, ich verstehe Sie nicht. Das ist doch gar kein so komisches Märchen. Nein, das Märchen ist ja nicht komisch, ganz was anderes ist komisch. Aber das verstehen Sie ja nicht. Entschuldigen Sie, gell, bitte, mir ist noch was eingefallen, wissen Sie, ein Witz, wirklich, das ist ein Witz. Aber die können Ihnen leider nicht erzählen, das geht nicht, nein. Ich höre auch solche Witze nicht sehr gern. Vielen Dank, Herr Eder, wegen der Mundharmonika. Ja, bitte. Sie können ja die Mundharmonika auch gleich bei der Polizei abgeben, wenn Sie wegen der Waldgeschichte Meldung machen. Es würde mich sehr interessieren, ob die Sache aufgeklärt wird. Nein, die ist schon aufgeklärt. Nichts für ungut, Frau Mitterndorfer, nichts für ungut, gell? Und wieder glaubt jemand, dass der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber daran ist er ja schon gewöhnt. Er ging, gefolgt vom auch sehr verwunderten Pumuckl, zurück in die Werkstatt. Unterwegs schüttelte Meister Eder immer wieder den Kopf und musste laut lachen. Na, sowas... Da renn ich eine Stunde im Regen umeinander und alles wegen Hänsel und Gretel. Na, das kann auch bloß mir passieren. Also ich verstehe dich nicht, überhaupt nicht. Was Warum? Gibt's denn da zu lachen? Ja, du hast Frau Mitterndorfer ja gar nicht weiter erzählen lassen. Na? Sie hat doch schon angefangen, dass Hänsel und Gretel in den Wald gelaufen sind und sie hätte dir sicher die ganze Geschichte erzählt, aber du hast ja dann nur noch gelacht. Aber das ist doch bloß ein Märchen. Ja, und? Deswegen wird der Hänsel ja doch gebraten. Vielleicht steckt sie ihn jetzt gerade eben in den Ofen. Ja. Hast denn du das Märchen jetzt entkehrt? Zu was für einem Ende? Na ja, die Gretel befreit natürlich ihren Bruder und nachher schmeißen sie miteinander die Hexe in den Ofen. Die Hexe? Ja. Die ist schon im Ofen. Schon lange. Ja, schon sehr lang. Woher weißt du das? Weil das Märchen so angeht. Es war einmal. Ja, das hat ja die Frau Mitterndorfer und alles, was erzählt. Mit es war einmal angeht, ist schon lang her und ist eigentlich gar nie passiert. Und drum nennt man es ja Märchen. Das warst du bei uns Menschen ein jedes Kind. Ja, aber die Frau im Wald, die ich gesehen habe. Das war eine andere Frau. Und da kann man nicht sagen, es war einmal? Nein. Aber vielleicht könnte man sagen, es war einmal ein Schreinermeister und der hat einen kleinen Kobold gehabt. Ja, aber den hat er doch noch. Wir sind doch kein Märchen. Ach so, ja, freilich. Ja, nachher... Nachher muss ich dir heute doch ein richtiges Märchen erzählen. Ui, du erzählst mir. Oh, jetzt krieg ich wirklich auch was erzählt von dir. Ja. Also, Pumuckl, jetzt hör mal gut zu. Ja, erzähl das Märchen. Ja, jetzt fange ich an. Ja, fang an. Es war ein schönes Märchen. Ja, ein schönes. Aber ein wirklich schönes. Ja. Es war einmal... Wie geht das aus? Lass mich zuerst anfangen. Ach so, ja. Ja. Wie es ausgeht, das kommt am Schluss. Aha. Also, es war einmal ein armes Ehepaar, das hatte zwei Kinder. Hänsel und Gretel. So ist der Pumuckl doch noch zu seiner Geschichte, oh Verzeihung, zu seinem Märchen gekommen. Er war der beste Zuhörer, den es gibt. Und der Meister Eder war der beste Erzähler, den es gibt. Und beide haben gefunden, dass Märchen etwas sehr Schönes sind, wenn man sie nicht glaubt. Nun, ihr wisst es ja schon längst. Der Pumuckl weiß es jetzt auch. Und drum lasst es euch ja nicht einfallen, vor seine Geschichten ein »Es war einmal« zu sagen. Es gibt ihn nämlich noch. Und als Beweis dafür könnt ihr das nächste Mal die nächste Geschichte über ihn hören. Und bis dahin, auf Wiederhören.